487. Wer ist zum Fasten verpflichtet? Wissen ja alle. Zum Fasten sind alle Christen verpflichtet, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und nicht dispensiert oder durch ein rechtmäßiges Hindernis entschuldigt sind. Das ist dann auch mit dem Kodex 1917 eine Veränderung gegeben. Also das bleibt bestehen am 21. Lebensjahr. Der Mensch als erwachsen angesehen wird. Heute vielleicht so 27, 37, 45 irgendwo. Legal gesehen 21 Jahre vom Gesetz, 16, 17, 18, was weiß ich, kann man alles Mögliche schon machen. Das ist natürlich ein Unfug, praktisch. Aber das Fasten hört auf, die Pflicht und zum Fasten hört auf mit dem angefangenen 60. Lebensjahr, also nach dem 59. Geburtstag. 60. Lebensjahr beginnt. Der Kodex dann weiter präzisiert.